Bin kein Gangster wie Scarface, yeah. Halt Capone, bin ein chilliger Typ wie Just Blaze. Wie ich steier hinter Tier und komm in 1931 in Hilfe. Stirb 1947, das ist ein Leben. Bin kein John Gotti, eine Pablo Escobar. Ich bin kein Faker, meine Raps sind wahr. Echt, das ist Bruno, die die Onkel vom John Gotti. Ich und jetzt der Straßengang, Lotti Carotti. So wie der Stanley Williams in die 70er. Komm ich Knast wegen vierfachem Mord, das ist nicht wahr. Oder kill ich Menschen und führe Crack ein. Weil dann verdiene ich Kohle, lass es mit dem Rap sein. Call me Ricky Ross, ich fick den Boss. Und ich frag mich, warum so viele Hip-Hop-Posten. So ist es, was schlechter bleiben, eher schön. Ist mir wurscht, ob rasiert oder mit Bärte. Für sie Tram, Flow, M.A.O. Kid und T. Die drei Besten aus dem Rap und auch Gangster waren wir nie. Und auch bei euch bringt's nichts, wenn ihr auf Gangster tut. Der Homie seid ihr hart, daher süß wie ein Zuckerhut. Freezy Tramp, Flow MA und Kingdom T. Wir sind Rap-Götter, unser Rhyme hat Stil. Es hört auf mit eurem Gangsterspiel. Hört ihr nicht, dann gibt's Beef. Ich bin Gangster, verticke Crack wie Pablo Escobar. Mach dir nicht ins Hemd, das ist nicht wahr. Hab noch nie einen Anschlag geplant wie Osama Bin Laden. Bin kein Gangster, sondern Chiller, Osama Bin Baden. Bin ich blau oder rot wie Snoop oder Weezy. Bin im Brunnen und nehme auf mit Flow und Freezy. Wenn ein Nachtclubbesitzer nebenbei auch Coca trinkt, weiß man, warum er mehrere bunte Schuppen besitzt als der Regenbogenfisch. Oder die Mara, die ihr ganzes Leben nur den Krieg kennt. Jeden Tag mehrere Tote, wie soll man da noch pennen? Und an alle Facebook-Cheese, ihr seid nicht Fucker wie Nasa. Der Grund ist, eure Diesel-Jeans sind vom Tauschbazar. Ihr seid Ministranten, steht am Sonntag vorm Altar. Später guckt ihr DVD, The Godfather. Spielt den Gangster und glaubt, ihr kommt bei Frauen an. Doch ich verspreche dir, so kriegst du keine Frauen, Mann. Für die Tramp, Flow, M.A.O. Kid und die drei Besten aus dem Rap. Und doch Gangster waren wir nie. Und auch bei euch bringt's nichts, wenn ihr auf Gangster tut. Und der Homie seid ihr hart, daheim süß wie ein Zuckerhut. Freezy Tramp, Flow, M.A. und Kingdom T. Wir sind Rap-Götter, unser Rhyme hat Stil. Es hört auf mit eurem Gangsterspiel. Hört ihr nicht, dann gibt's Beef. Ich hab Rap-Geschichte studiert, nie was anderes probiert. Ich kenn mich aus, ich hab's drauf und jeder Sparko verliert. Lang ist es her, hat auch auf Tupac hat Erfolg gehabt. Nate Dogg, DMX und B.I.G. haben Songs gemacht. Sind Gold gegangen, wollten dann noch größer werden. Doch mussten irgendwann wie Köter sterben. Ich hol der Butter, soll der Mara Salvatrucha. Ich quiero ser famoso como Tupac. Du sagst, du machst auf Gangster wie Escobar. Doch du hast keinen blassen Schimmer, wie es so war als Ghetto-Star. Check's doch mal, yeah. Ich chill im Studio mit Freezy Team, während ihr an AIDS erkrankt wie Easy. Ihr wisst nicht, wie man richtig spielt, wie man float, ich bin so dope. Lebende Legenden, Freezy Trap, Flow, M.A. und King Dome. Asin como Gangster, Chupa, Mel, Pico. Eso no es real, como Esto Rico. Freezy Trap, Flow, M.A. und King Dome. Die drei Besten aus dem Rap und auch Gangster waren wir nie. Und auch bei euch bringt's nichts, wenn ihr auf Gangster tut. Und der Homie seid ihr hart, daheim süß wie ein Zuckerhut. Freezy Trap, Flow, M.A. und King Dome. Die, wir sind Rap-Götter, unser Rhyme hat Stil. Es hört auf mit eurem Gangsterspiel. Hört ihr nicht, dann gibt's Beef. Freezy Tramp, Flow, M.A.O. Kid und die drei Besten aus dem Rap und auch Gangster waren wir nie. Und auch bei euch bringt's nichts, wenn ihr auf Gangster tut. Und der Homie seid ihr hart, daheim süß wie ein Zuckerhut. Freezy Tramp, Flow, M.A. und Kingdom T. Wir sind Rap-Götter, unser Rhyme hat Stil. Es hört auf mit eurem Gangsterspiel. Hört ihr nicht, dann gibt's Beef. Gangster-Deal.